Telekom-Fernsprecher Sanderstraße 23 an Radio Apure. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein hier links an der Scheibe des Fernsprechers befestigter Zettel mit der Aufschrift Schöne Altbauwohnung sucht, Journalist 35 und Kulturmanagerin 31 festangestellt, suchen 3 bis 4 Zimmerwohnungen Altbau hier im Kiez ab sofort. 400 € Belohnung. Wir freuen uns auf eure Angebote und Hinweise. Carsten und Maren. Dann sind da dort noch 2 Mobiltelefonnummern angegeben. Ansonsten gehört zur Ausrüstung der entfernteren Umgebung ein Gerüst. Das sieht so aus, als wenn das Haus Nummer 22 eingerüstet worden wäre. Und dort sind einige Handwerker damit beschäftigt, die Fassade mit Zement, ich sag mal, einzuschmieren. Ansonsten, außer einem älteren Herr, der hier in einer desolaten Jogginghose und einem blauen Fließpullover über die Straße wankt, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.